ein großer Unterschied ja gerade zwischen Punk-Attitüde, Punk-Musik und der sogenannten, das möchte ich jetzt in Anführungszeichen setzen, klassischen Hochkultur, ist ja gerade die Zugänglichkeit, also das Do-it-yourself auf der einen Seite, auf der anderen Seite das unendlich lange Arbeiten, Üben, um irgendwann mal was machen zu können, was irgendwo vielleicht ein bisschen Anerkennung hat und was damit sehr viel Schmerz und Leid eigentlich verbunden ist. Und das ist etwas, woran wir eigentlich immer wieder stoßen, also im Gespräch mit Musikern. Magst du was dazu sagen? Das Schöne an Punk, eben diese Freche und auch dieses Freie, das ist eine große Freiheit. Das war vor Punk, dachte man, oh Gott, wenn ich eine Platte machen will, dann muss ich erstmal Musik lernen, dann muss ich eben, wie du sagst, studieren, dann muss ich ein teures Studium. Und plötzlich ist das, hey, schaff dir einfach auf die Schnelle drei Akkorde drauf und fertig. Ja, und mach einfach eine Platte. Und das finde ich nach wie vor sehr gut, ja. Ja. Nach wie vor sehr gut. Es gibt heutzutage überhaupt, oder gab es aber auch noch nie. Also es kann schon einen Grund geben, sage ich mal, etwas über Jahre und Jahrzehnte qualvoll zu üben. Das liegt aber eher im Zen-Bereich, sage Ja, ich. Ja, genau. das hat aber mit dem Produkt auch so gar nichts zu tun, ja. Ja, Zen in der Kunst des Sehr Bogenschießens, viel meinst besser, du? wenn man irgendetwas machen will, das einfach zu machen, ja. Wenn du irgendetwas machen willst, dann mach es einfach. Du brauchst keine Ausbildung, du brauchst keine Ratschläge, du brauchst nicht mal Handbücher, ja? Mach es einfach so, wie du dir das vorstellst. Vielleicht ist es was ganz anderes, aber es kommt was bei raus und du kannst es direkt machen und du kannst alles direkt machen. Wenn du ein Video machen willst, dann mach einfach eins. Nimm dein Handy und mach einen Film. Ist völlig egal, du musst nichts lernen. Man braucht nichts, man braucht nur. Die Idee ist immer das Allerwichtigste. Wenn man eine Idee hat und einen direkten Zugang zur Umsetzung findet, ist es immer das Beste. Alles, was einem da beigebracht wird, führt oft auch zur Verwildung. Wenn man erstmal Sachen gemacht hat und schon weiß, was man machen will, dann kann man durchaus dann sagen, oh, ich wollte aber, dass die Farben in meinem Video anders sind. Ich schau mal in ein Fotobuch, wie man das macht mit der Farbsättigung, ja. Aber das sollte immer ein zweiter Schritt sein, ja. Ich denke schon, dass es toll ist, auch Sachen zu lernen, ja. Aber man sollte nicht anfangen, etwas zu lernen, um dann etwas zu machen, sondern man sollte etwas machen, um daraus zu lernen.